Abschnitt 10 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Miniaturen von Karl Hauptmann. Der alte Händler. Im Ghetto wurde es still. Finsternisse wie große Schatten krochen in den Schlüften an vergitterten Luken und verwahrlosten Erkern niederwärts. Man kam sich vor wie in unterirdischen Gängen. Man tastete fast zur rechten und zur linken die moderfeuchten, zerbröckelnden Mauerwerke, dass die Kälte einen plötzlich wie der Tod anwehte. Es war im Spätherbst. Der Kinderlärm, der am Tage in den Gassen geherrscht hatte, war erstorben. Schmutzige Blätter hoben sich vom Rinnstein und begannen einige Schritte weit zu kreiseln. Ein paar Arbeitsleute gingen trappend, dass man ihre Tritte in den engen Schlünden verhallen hörte. Die Windlichter, die da und dort auf einer ärmlichen Trödelauslage noch geleuchtet hatten, begannen einzeln zu erlöschen. Zwei schwammige, in verschossene Tücher gehüllte Vetteln sprachen über die Gasse hinweg von einer Ladentüre zur andern. Sonst war keine Seele mehr in den dunklen Gängen, so dass die letzten Windlichter bald nur wie in einem Grabe brannten, wie zu einer ungenannten Feier warmen und stummen Schein warfen. Dann schloss der Kleidertrödler, ein langbärtiger alter Jude in schwarzem Kaftan, geräuschvoll seine Auslage. Die fette junge Tochter, der ein schwarzer Zopf aus dem Kopftuch hing, half ihm, die Holzläden anzudrücken, ehe er den Eisenstab mit Geklirr davorschob. Auch der Juwelier hatte die Schübe altertümlicher Zierate, Kettchen und Ringe und Kram schon umständlich ins Ladengelass geborgen und drehte jetzt hörbar den großen Schlüssel seiner schweren Eisentür. Es war bald toteneinsam. Wenn nun ein Kind der Nachbarschaft seinen Weg hier durch hatte, ging es nur in eiligem Huschen. Der alte Nelken stand noch in seinem Gewölbe, ein Kellerloch, dunkel und dumpf wie eine Erdhöhle, und niedrig für jeden, der eintrat. Aber es trat selten jemand bei Nelken ein. Was man mit dem alten Juden zu verhandeln hatte, tat man in der Ladentür, weil es modrig herausquoll, wenn es draußen in der dumpfen, engen Gasse Tag war. Tag? Nein, immer nur eine schwere, widerlich riechende Dämmerung. Aber Tag noch gegen die Erdhöhle, in der der kaltäugige Nelken mit seinem vergriffenen Hut über dem Samtläppchen und in seinem langen, lotterigen Kaftan stand. In Nelkens dumpfem, finsteren Verlies von Laden brannte auch immer eine Windlampe, wie eine ewige Lampe in einem schaurigen Grabgewölbe. Nelken trat den ganzen Tag nicht aus ihrem Bannkreis. Außer wenn der Tag, wie jetzt, am Ende war und die großen, mächtigen Glocken der Domtürme abend in die kahlen, windgefegten Felder fern um die Stadt und über Hausdächer und in die Gassen riefen. In der Erdhöhle Nelkens klang der Glockenton nur wie ein Erschüttern, gar nicht wie ein Ton, aber er fuhr dem zernagten Nelken durchs Blut wie ein Mahnruf. Den ganzen Tag hatte er gerechnet. Er sah im Scheine der Windlampe aus wie eine welke Zitrone, bleich nicht nur, erdig und dunkel zerfurcht um die Augenwinkel, ein Kinn voll grauer Stoppeln, das kaum unter dem schwarzen Seehundsbart noch hervorstach. Den Mund immer eingezogen, wie wenn er sich ekelte. Und einen schiefen Blick der bösen schwarzen Augen, voll Misstrauen, immer wie lauernd. Innerlich gab es nämlich ein fortwährendes Arbeiten, fast Tag und Nacht. Einmal, weil die ganze dunkle Höhle voller alter Stiefeln und Schuhwerk hing. Die kleine Windlampe warf ewig einen Schein von unten auf die Stiefel und Schuhsohlen, und man konnte sehen, dass eine jede Ware mit Kreide ihren Preis trug. Hunderte von Paaren hingen von der Decke nieder. Nelken kannte mit seinem bösen, schieligen Schwarzauge jeden Schuh und kannte jeden Flecken und jeden Riss in seiner Ware. Griff, wenn Käufer kamen, verwahrloste arme Mütter, Bettelleute, sicher wie auf einer Klaviatur und reichte die verschmutzten, hart gewordenen, verwetzten Kinderschuhe mit misstrauischem Seitenblick auf die Gasse hinaus und strich die geringsten Pfennige mit heimlichem In sich gehen und Registrieren in seine Tasche. Er kaufte auch ein, alle brachten sie ihm, wenn den Armen der Bissen ausgegangen. Sie wussten im ganzen Viertel, dass Nelken das jämmerlichste Lumpenzeug noch zu nutzen wusste. Wie er auch sortierte, wenn er wieder einmal am Sortieren war. Denn zuerst warf er das Neuerworbene gleichgültig in eine Ecke seines Erdloches, bis es ein ansehnlicher Berg geworden war. Der niedrige Raum war voll feuchten, schimmeligen Staubgeruchs, und das alte Leder stank von den ranzigen Fettschmieren. Auch die Windlampe gab einen peinlichen, scharfen Ölgeruch dazu. Sonst war nichts in dem dumpfigen Gewölbe. Nur der alte Nelken in Kaftan und Hut stand den ganzen Tag mitten unter seinen Stiefeln und Schuhen jeder Größe und Art. Wie er nur sortierte! Man kann einen tieferen, längeren Blick nicht in verliebte Augen tun. Er hielt ein paar Stiefel ganz nahe vors Auge, nachdem er sie zu wiederholten Malen von oben aufs Korn genommen, angerührt, aufgehoben und wieder an ihren Platz gelegt hatte. Er umging sie wie lauernd. Er hielt sie dann ganz nahe vors Auge, weil es eigentlich immer Nacht war in seiner Erdhöhle und seine schwarzen, bösen, misstrauischen Augen von der Windlampe wie geblendet schienen. Er grinste die Stiefeln sozusagen an. Er grinste sie wieder an, nachdem er noch die erste Arbeit getan und das zusammengehörige Paar an einem starken Bindfaden in eins gebunden hatte, woran er es nach gehöriger Prüfung gleich an seinen Platz an der Decke kommen und im Scheine der Windlampe dann ruhig herabhängen konnte. Er grinste die Stiefel immer noch an. Er spannte und horchte auf die Stiefel. Er drehte sie um und um. Er beäugte sie fast innerlich gepeinigt, wie man Juwelen abwägt. Die Stiefel, die ihm eine Maurersfrau in der letzten Angst zugetragen, abgetreten hinten und vorn schon die Fetzen, die auf die Sohlen gesetzt und mit Kalk total besudelt waren. Viel hatte er nicht gegeben, wenige Pfennige. Er drehte die kalkigen Stiefel immer noch um und um. Er drückte das Leder. Er fuhr mit dem Ballen in einen jeden hinein und steckte die Finger durch jedes Loch. Er warf auch einen misstrauischen Seitenblick auf die anderen Stiefel, ob die wohl nicht etwa gar einen höhnenden Laut gaben über das jämmerliche Zeug von Schuhwerk, das Nelken gerade in der Hand hielt. Aber nichts regte sich, dass er weiter drehen und drücken und in sich hineinhorchen konnte. Bis wie eine Vision plötzlich der geheimste Preis des Stiefelpaares in ihm aufsprang, den er sofort hastig auf die Sohlen schrieb, wobei er sich auch nicht um einen Pfennig, nicht um einen Bruchteil von Pfennig mehr getäuscht hatte. Auch gleich den Verlust eingerechnet, der herauskam, wenn jetzt das Paar, wie er im Durchschnitt annahm, wieder einige Monate noch Zinsen fressen würde, im Scheine der Windlampe, an der dunklen Moderdecke. Dann konnte es die Monate ruhig hängen. Dann konnte der kalte Blick Nelkens mit heimlicher Befriedigung über die Stiefel und über die Kreidezahl auf den Sohlen hinwegstreifen, weil er von jetzt an seiner Sache ganz sicher war. So kam ein um das andere Paar von dem Haufen an seinen Platz an der Decke und zierte Nelkens heimliches Bewusstsein seines Besitzes. Er legte wohl auch mit Befriedigung endlich einmal ein paar Stiefel aus der Hand und schob an der Windlampe und machte so gleichsam einen inneren Strich unter seine Tagesrechnung. Eben hatte ihn die schwere Schütterung, die aus der Höhe in sein enges Gewölbe gedrungen, daran erinnert. Heute waren auch allerhand andere Leute gekommen, große und kleine, Postleute und Dienervolk, weil er auch Gelder auf Zinsen auslieh. Er lieh auf alles und behielt die Sachen meist auf seiner Brust. Sonst traute er niemand. Oder wenn es Papiere waren, barg er sie in seinem großen, weiten Kaftan. Nur wenn es sich um größere Silbergeschirre oder um Geschmeide handelte, gab er schon am Morgen Frau Nelken den Auftrag, sich in seiner Erdhöhle zu ungewöhnlicher Zeit einzufinden. Sie hatte auch heute, unter Tüchern verhüllt, etwas in ihre einsame Dachwohnung hinaufgetragen, aus der ein paar kleine Fensterlöcher in den grauen Schlund von Gasse niedersahen. Nelken fühlte heute gleich nach seiner Brusttasche, als er den letzten Stiefel bei der Erdschütterung schnell auf den Haufen zurückgeworfen hatte, und lachte heimlich ein wenig. Übrigens ist Lachen dafür ein unpassender Ausdruck. Lachen ist eine Befreiung, ein klares Sich-Hinausgeben, dass die Welt sieht, dass die Sonne auch drinnen geschienen. Aber in dem alten Nelken brannte nur eine beständige Windlampe, und in seiner Höhle hingen alte Stiefel, sonst war es finster in allen Ecken, und seine aschfahle, pergamentene Gesichtshaut konnte sich wirklich nicht verziehen, so wenig wie das vertrocknete Leder seiner Schuhwaren. Frau Nelken kam gebückt durch die Tür, die paar Stufen in das Gewölbe nieder. Auf dem Rücken trug sie ein kleines Kind, das noch nicht ein Jahr war. Sie hatte es in ein buntes Tuch eingebunden, wie eine alte Zigeunermutter. Aber sie war jung wie eine Blume. Sie kam jetzt wie immer mit dem Abendessen. Sie war auch mittags gekommen. Wie eine Arbeiterfrau brachte Frau Nelken jede Mahlzeit und trug dabei immer ihr Kindchen im Tuche aufgebunden. Ein kleines, liebliches Kindchen, dessen Vater Nelken war. Nelkens Augen konnten die Junge nicht anders anblicken wie seine Stiefel, voll Lauern und Misstrauen. Aber er liebte Frau Nelken, und nun gar das Kind. Nächst seinen Schuhen und Pfändern und den heimlichen Zahlen seines Besitzes waren nur sie es, die er im Sinne trug. Wenn er träumte, außer ein Graben und Nagen um Helle und Pfennig, kam die Junge mit dem dunkelhaarigen Kind in ihm vorüber. Denn Frau Nelken war über sein Leben aufgegangen wie eine Sonne. Er hatte nicht eher ans Heiraten denken wollen. Wie er dann endlich ein reicher Mann war, bis dahin hatte ihm eine alte jüdische Wärterin das Essen in den Erdschlauch getragen. Dann hatte er auf einmal eine Junge geheiratet, eine aus seiner Bekanntschaft, deren Eltern nicht viel besaßen und die wussten, was Nelken wert war. Nelken freute sich jedes Mal heimlich an der Jungen, wenn sie eintrat, obgleich seine Miene scheu und geblendet und misstrauisch und kalt blieb. Sprechen tat er den ganzen Tag nicht, auch mit Frau Nelken nicht, wenn die auf dem Schemel im dunklen Winkel saß. Und es war auch nur wie ein Boxknurren, wenn er doch einmal versuchte, mit dem Kinde zu schäkern, dass es Frau Nelken gleich an sich barg. Frau Nelken hatte sich auch heute auf den Schemel in die Ecke gesetzt, in den Schein der Windlampe, nachdem sie den Topf Abendsuppe dem alten Maulwurf vor die Augen auf das Seitenbrett an der Mauer gestellt hatte. Nelken kümmerte sich scheinbar nicht weiter um sie. Weil er eben alles vom Tage noch einmal flüchtig erwogen und abgeschlossen und seinen Strich unter die Rechnung gemacht hatte, nahm er den Löffel und aß. Seine kalten Augen gingen misstrauisch und nur noch wie nebenher auf die Junge. Die saß im Dunkel des dumpfen Gewölbes, aber die Windlampenhelle fiel strahlend über sie. Es war eine liebliche Frau, Zöpfe, ebenholzschwarz und knisternd um den Kopf gewunden, bleich das Oval ihrer stillen, frommen, traurigen Züge, Augen, in denen das Licht sich wie in blauen Nächten fing. Die weiten, zärtlichen Augen sahen auf das Kind nieder. Um den Hals hatte sie ein silbernes Kettlein, von dem Steine niederhingen, die blinkten. Ihre Haut war pfirsichweich, wie von weißen Blüten im Frühling. Das warme Licht strahlte von ihr, die Lippen rot wie Blut, ein stiller Glanz, wie um Jesu selige Mutter. Nelken löffelte gierig und sah nur wie nebenher in das hohe Wunder seiner Erdhöhle. Frau Nelken hatte ihr Brusttuch gelöst. Das Kind, das sie im Arme barg, war ihr ähnlich. Dieselben nachtblauen Augen aus eitel Glanz und dieselbe milchweiße Jugend. Ihre Hände lösten am Silberkettchen mit den schönen Edelsteinen, das ihr Nelken zum Schmuck um den Hals gehangen. Diese Hände, die weiß waren wie Lilienhände. Ihre seltsamen Ohrgehänge gaben einen feinen, klingenden Ton. Lieblichen Glanzes schien sie in der dunklen, dumpfen Höhle wie ein heiliges Bild. Sie träumte auf das Kind nieder, das an ihrer Brust sog, an der Brust, die so weiß war wie die von Engeln. Nelken begann sich immer mehr zu versinnen, weil er sie angesehen, wie zufällig, ganz wie nebenher. In der Moderhöhle war es kühl und dunkel wie in einem Grabe. Nur aus der Jungen mit dem Kinde, das Nelkens Kind war, schien Licht wie von innen stumm zu strahlen. Nelken schlürfte gierig weiter und blickte immer wieder zu dem lichten Wunder, das in seinem Dunkel brannte. Ende von Abschnitt 10.